Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 126. Nach einer etwas längeren Pause sind wir wieder zurückgekehrt, wenn auch mit leichten technischen Schwierigkeiten und ohne Livestream am heutigen Tage. Außer mir dabei zurückgekehrt von den heißen Quellen der Marvin. Hi. Und erfolgreich zurückgekehrt von Auswärtsfahrten nach Freiburg, die Alex. Mache. Mahlzeit. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. Ich würde von daher vorschlagen, die Bundesligaspiele, die machen wir einfach so im Paket. Viele Punkte war ja nicht, 3 Spiele, 3 Punkte, das haben wir schon mal besser gesehen. Ja gut, ja, Stuttgart haben wir doch jetzt schon besprochen, oder? Ich denke, Stuttgart noch nicht. Doch, das hatten wir schon. Ja, so halb auch. Irgendwie. Ja, also 2 Spiele, 2 Punkte ist auch genauso bescheiden. Ja, ich habe jetzt beide Spiele nicht gesehen. Ich habe natürlich nur über in Island mit dem total tollen, mit der total tollen Kicker-App verfolgt. Ja, war ein bisschen enttäuschend, weil wir haben beides mal auch, also ich meine, sowohl gegen Freiburg als auch gegen HSV geführt und haben dann relativ spät wieder einen Gegentreffer bekommen. Ich finde es im Endeffekt sehr unnötig, weil gerade zu der Zeit waren das beide Gegner, die hättest du schlagen können, vielleicht sogar müssen. Gegen HSV, okay, der war jetzt neuer Trainer da, der Bernd van Marwijk. Bernd van Marwijk, ist mir klar, dass das dann im ersten Spiel immer ein bisschen besser läuft, oder vielleicht war schon ein zweites, aber dass es dann immer ein bisschen besser läuft. Nee, es war sein erstes. Aber trotzdem, das war machbar und von dem, was ich gelesen habe, gegen HSV wäre das auch durchaus drin gewesen. Absolut, auch gegen Freiburg. Also gegen Freiburg hatten wir, ich sag mal, in den ersten 5 Minuten hatten wir 3 wirklich glasklare Torchancen. Wir haben uns Torchancen rausgespielt am laufenden Band. Nach 20 Minuten hatten wir 8:1 Ecken gehabt. Und das Schlimme ist halt, und das ist halt eins der wirklich markanten Probleme, die es in Freiburg und in Hamburg gab, wir kriegen vorne wirklich eine Ecke nach der anderen und wir machen aus keiner was. Da war keine einzige Ecke, die zu einem, ja, zu einer auch nur annähernden Gefahr gesorgt hätte. Die sind alle im Sande verlaufen und verpufft. Und dann kommt halt das zweite Problem, auch gleiches wie in Freiburg, durch irgendeine dusselige Ecke kriegen wir dann in der 86. Minute noch den Ausgleich rein. Und das ist halt echt total behindert. Ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, aber das ist mir jetzt schon die letzten 2-3 Spiele aufgefallen. Wir standen immer mit 2 Leuten am Pfosten und sowohl beim Gegentreffer gegen Freiburg als auch gegen Hamburg war der linke Pfosten nicht besetzt. Und das, ich weiß nicht, warum wir mit so einem Scheiß anfangen. Wir hatten immer beide Pfosten besetzt. Jetzt haben wir es nicht mehr. Und das Freiburger Tor, wenn da der Pfosten besetzt gewesen wäre, wäre das Ding niemals ins Tor gegangen. Dazu kommt, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, meiner Meinung nach war das vorausgegangen, eine Kopfballspiel, ein klares Foulspiel am Sebi Jung. Den hat er weggeschubst. Aber ich meine, Foul ist dann, wenn der Schiri pfeift, bla bla bla. Ist halt so. Das 1-0, was wir geschossen haben, haben ja auch nicht wir geschossen, sondern das war eine missglückte Flanke vom Jagba, die glücklicherweise abgefälscht ins Tor gegangen ist. Aus der am geringsten aussehenden Chance haben wir dann unser 1-0 endlich bekommen und anstatt es dann halt nach Hause zu schaukeln, fangen wir uns nach einer Standardsituation wieder so ein dämliches Ding. Ja, aber das ist halt eben so dieses, was wir da momentan ja auch schon zum wiederholten Mal erwähnen, dieses Thema, was wir halt einfach aus Standardsituationen machen, nämlich zu wenig, oder? Ja, und der Gegner weiß, dass wir gleichzeitig unglaublich anfällig bei Eckbällen sind. Ich kann das ehrlich gesagt nicht begreifen, dass da überhaupt nichts dahingehend trainiert wird. Also es kommt mir wirklich so vor, ich war jetzt natürlich eine ganze Weile nicht mehr beim Training dabei, kann das jetzt nicht hundertprozentig aus der jüngsten Erfahrungskiste, kann ich jetzt nicht greifen, aber von dem, was ich so höre und wie man es ja auch auf dem Platz sieht, ist es A so, wie die Alex schon gesagt hat, wir haben zig Ecken, wir hatten ja auch damals schon vor ein paar Wochen, wir haben immer viele Ecken, aber de facto, was wir daraus machen, der Ertrag ist gleich null. Das kann auch nicht sein, weil früher waren Ecken, das war eine Chance, da konntest du was draus machen. Und der Gegner zeigt es uns ja, wie es geht. Hm. Beim Gegner geht im Spiel heraus relativ wenig, aber die wissen sich durch einen Eckball, wissen sie sich meistens oder oft zu helfen, weil wir hinten keine Ordnung bei Eckbällen haben. Die ja normalerweise, das wundert mich auch, normalerweise ist die Abwehr grundsätzlich eigentlich ganz okay. Ich finde sie wesentlich stabiler, wenn wir das erste Spiel jetzt rausnehmen gegen die Hertha, als in der letzten Saison in der Hinrunde. Aber wir schaffen es einfach nicht, bei Eckbällen vorne gefährlich zu sein und hinten mal klar zu stehen. Und das ist einfach fahrlässig. Dass man das auch nicht trainiert, finde ich einfach unnötig, dass man sich da Chancen wegnimmt und Punkte klaut schon fast. Absolut. Da triffst du halt auch den Nagel auf den Kopf. Eigentlich steht die Defensive richtig gut, zumal die Innenverteidigung sowohl Bamba Andersen als auch Carlos Zambrano meiner Meinung nach noch eine Schippe draufgelegt haben. Also Andersen spielt auch das erste Spiel mal rausgelassen, bis jetzt eine richtig Top-Saison. Der spielt echt richtig, richtig gut. Zambrano steht dem in nix nach, ist sogar noch ein Fünkchen besser. Mit einem Sebi Jung hinten hast du auch einen richtig guten Rechtsverteidiger, der auch mit Kapitätsbinde nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Also das Ding scheint tatsächlich ein bisschen einen Boost zu geben. Das war beim Alex Meyer so, ist jetzt bei ihm auch wieder so. Klar, Schwachstelle in der Defensive war gegen Freiburg leider Jagba. Aber ja, so eine Ecke muss man einfach verteidigen können. Wir haben normalerweise da eine gute Raumaufteilung. Das funktioniert, das kann man trainieren. Beide Pfosten wieder besetzen und dann läuft der Dachs auch wieder. Ja, aber das musst du auch wirklich mal trainieren. Weil wir. Und aber ich meine, ganz abgesehen davon, Fakt ist, in der Liga vergeben wir zu viel. Auch Chancen, Alex, du hast ja eben schon angedeutet, gegen Freiburg muss die Eintracht ja genug Chancen gehabt haben, um früh genug das 1-0 zu erzielen. Und nicht erst durch so eine Halbchance. Also nach 10 Minuten habe ich mir eigentlich gedacht, Mann, also da hatten wir bestimmt also 3 hundertprozentige und nochmal so 2-3, die auch wirklich gute Chancen waren. Da hatte ich mir nach 10 Minuten echt gedacht, oh geil, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das erste Tor fällt. Wenn das erste Tor gefallen ist, dann ist die Büchse aufgemacht und dann läuft es hier, wird ein geiles Spiel. Aber eigentlich hätte man sich nach den 10 Minuten schon denken müssen, wir kriegen ihn heute einfach nicht rein. Und so ist es am Ende auch gelaufen. Okay. Also wir haben ja eigentlich im ganzen Spiel kein Tor geschossen, sondern die Freiburger haben halt einfach 2 geschossen. Und dann ist das Spiel halt einfach so dahin geplätschert. Nach 20 Minuten hat es dann auch aufgehört mit den zwingenden Torchancen. Nach der Halbzeit hatte ich gedacht, wir kommen jetzt nochmal mit einem richtigen Sturmdrang aus der Kabine. Pustekuchen, wer den richtigen Drang hatte, war Freiburg. Wir haben uns einlullen lassen und dann hat das Spiel einfach so seinen Lauf genommen. Der Rosenthal hat sich noch eine gelb-rote Karte abgeholt. Nee, das war der Flum war das. Der Flum, genau. Wie kam das? War das eine emotionale Kiste? Weil ich habe gehört, danach gab es Rudelbildung ein bisschen. Ja, also danach wurde es ein bisschen emotional. Also das Foul als solches war meiner Meinung nach Ball gespielt, wofür er die zweite gelbe Karte bekommen hat. Mhm. Der war auch relativ kurz auf dem Platz. Also es ist so das typische übermotiviert gegen einen Ex-Verein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man die gelb-rote hätte zwingend geben müssen. Also ich glaube, er hat die zweite gelbe Karte aufgrund von gefährlichem Spiel gemacht, aber er hat halt ganz klar den Ball getroffen. Und danach sind die Emotionen so ein bisschen übergekocht. Es gab Rudelbildung, der Russ und einer der Freiburger hatten sich auch noch kurz in den Haaren gehabt. Da hatte ich gedacht, jetzt könnte es kurzfristig nochmal rot für den Russ geben, weil also für mich hat es halt so ausgesehen, als hätte der Russ ihm einen Kopfstoß verpasst. Nachher war es aber so, dass sie sich quasi beide gegenseitig so ein bisschen weggeschubst hatten und haben dann, ich glaube, beide haben sich nochmal eine gelbe dafür abgeholt. Und da wurde es dann halt wirklich emotional. Da hast du auch gesehen, Schiri hat sehr, sehr schnell abgepfiffen, weil er, glaube ich, auch gemerkt hat, okay, das 1-1, das geht schon klar. Da geht auf beiden Seiten nicht mehr viel, nichts wie runter vom Platz. Okay. Und Schiri natürlich auch Aitekin, ne? Also, ja, ich dann weißt du halt auch schon ganz genau, was der Tag dir bringt. Ja, das ist natürlich sehr bitter. Naja, gut, stehen wir jetzt da mit nur 2 Punkten aus 2 Spielen. Beides, das Problem ist, sind halt alles Gegner gewesen. Da hättest du auf jeden Fall mal einen Dreier holen müssen. Das ist ja nicht wirklich so. Wir bewegen uns doch am unteren Tabellendrittel. Das muss man einfach so sagen. Und das ist momentan sind es nur ein paar Punkte bis ganz nach unten. Ich weiß, wir haben die Qualität, dass wir uns da eigentlich gar nicht großartig mit beschäftigen müssen. Aber als Eintracht-Fan ist mir das halt gewohnt, dass man auch immer nach unten schauen muss. Und solange die Punkteausbeute noch nicht so ist, dass ich mich zurücklehnen kann, habe ich auch immer noch so ein bisschen Bedenken. Also die Bedenken hab ich überhaupt nicht, weil wenn ich mir einfach mal die Liga so ein bisschen angucke, da sind so viele Vereine, die mir spontan einfallen, die deutlich schlechter sind wie wir. Und ich glaube, was uns einfach jetzt gut getan hat, ist, dass jetzt die Länderspielpause endlich da war. viele von den Verletzten zurückgekommen sind, wir wieder mehr Optionen auch in der Breite haben und wir wieder mit deutlich besseren Aufstellungen spielen können. Weil, sagen wir mal ehrlich, also auf der linken Seite einen Jakba und einen Inui zu haben, das ist, da kannst du die linke Seite auch offen lassen. Da brauchst du auch gar niemanden hinstellen. Warum hat er nur Chipka nicht gespielt? War der nicht Chipka ist verletzt. Der fit? Also ja. Der war wieder verletzt, ja. Weil zwischenzeitlich war er ja mal fit, deswegen. Genau, der war wieder fit und war dann aber wieder wegen, ich weiß gar nicht, Oberschenkel, glaube ich. Ja. Ah, okay. War Oberschenkel, ja. Okay. Und aber der ist auch wieder im Training mit dabei. Okay. Der Einzige, der noch nicht zu 100% wieder fit ist, ist Rosenthal. Bei dem wird es definitiv für Nürnberg nicht reichen. Nee. Meier könnte klappen, wobei Meier im Interview gestern, glaube ich, selber noch gesagt hat, naja, lieber langsam machen. Ich habe das letzte Mal zu früh angefangen, wieder zu trainieren, habe die Quittung bekommen und habe es dann halt jetzt ewig rausziehen müssen, bis jetzt wohl beschwerdefrei, aber ja, ich weiß auch nicht, ob man, also in Kader kann man auf jeden Fall dann schon mitnehmen, aber das wird auch gemacht. Ob man spielen lassen sollte, weiß ich nicht, weil das ist ja dann auch so ein Ding, wenn du fünf Wochen jetzt draußen warst, ob der direkt wieder bei 100% ist, ist halt auch so die Frage. Vermutlich nicht, dafür war die Vorbereitung oder das Training dann jetzt auch nicht so, ja, so intensiv. Aber ich sag mal, dann hättest du natürlich auch wieder die Option zu sagen, du ziehst einen Banetta auf links und du packst einen Meier wieder vorne auf die 10. Und wenn du einen Banetta auf links hast, dann hast du halt hinten die Option zwischen Jakba und Chipka zu tauschen, weil ja, der Banetta ein deutlich aufgeräumteres Defensivspiel hat. Und Inui und Jakba beide unberechenbar sind. Ja. Und das endet dann halt auch mal darin, dass sie sich beide falsch berechnen und leider keiner mehr da ist, wo der Ball ist. Ja, du merkst halt, dass die Abstimmung zwischen den beiden einfach noch nicht so wirklich da ist. Ja? Ja. Wobei du auch sagen musst, wie gesagt, Jakba, der hat jetzt auch schon ein paar gute Spiele gemacht, aber er ist halt auch nicht so, ich will nicht sagen, er ist nicht so der hochklassige Spieler, mit dem du großartig solche Berechnungen halt anstellen kannst. Also da fehlt ihm so ein bisschen das taktische Verständnis, habe ich es öfter das Gefühl. Und ja, dem sein Spiel ist einfach, also ich glaube, aufgeräumt ist halt so das richtige Wort. Das Spiel ist halt, und dadurch wird er interessant, ist halt manchmal echt unberechenbar. Ja. Aber leider auch für seine Mitspieler. Und der hat immer, wenn der reinkommt, der hat dann zwei, drei gute Spiele, die er wirklich macht, wo du dir denkst, wow, der Jakba macht richtig was her. Aber wenn du ihn dann längerfristig mal bei 4, 5 Spiele auf der Position hast, dann siehst du halt auch immer sehr viel Schatten mit dabei. Und ja, dann hast du mit Inui auch noch so einen Licht- und Schattenspieler. Ja. Ja, du hast bei Jakba immer der Unterschied zwischen belebendes und manchmal einfach nur gefährdendes Element. Ne? Das ist halt immer so eine Sache. Ja gut, aber das kannst du halt auch nicht immer bringen. Und bei Inui natürlich, das wissen wir, da ist ja die Arbeit nach hinten, findet da auch nur kaum statt. Und dann brauchst du halt eigentlich in der Regel einen, der für Inui halt mitarbeitet. Und das macht halt Jakba manchmal auch nicht. Aber gut. Ja, jetzt ist jetzt blöd jetzt, aber wir müssen jetzt halt sehen, dass wir gegen Nürnberg 3 Punkte holen, weil ich denke, die stehen auch mitten, wie soll ich sagen, eigentlich im Rücken zur Wand, muss man sagen. Ja. Die letzten Spiele liefen überhaupt nicht gut, der Trainer ist gefeuert, sie haben jetzt auch nach einer Woche noch keinen neuen Trainer können. Die Zeit läuft eigentlich für die auch ab, jetzt nach einigen Absagen, Groß wollte nicht kommen, die Geschichte mit Marcel Koller ist immer noch nicht im Reinen, da ist es auch noch nicht klar, ob er nicht vielleicht doch bei Österreich bleibt. Ja, und jetzt stellt sich halt die Frage, was macht die Eintracht? Wir sind jetzt nach 2 Wochen, dürfen wir wieder fit genug sein. Absolut. Wir haben so viele Leute, die zurückkehren. Rode wieder mit im Training dabei, Jung wieder mit im Training dabei, Otschipka wieder mit im Training dabei, Meier trainiert wieder mit. Da kommt jetzt so viel einfach auch zurück, was uns wieder mehr Möglichkeiten gibt. Und vor allen Dingen, die Jungs hatten alle jetzt mal 2 Wochen Zeit durchzuatmen. Wir haben keine großartigen Ausfälle durch Länderspiele zu verzeichnen. Da war Inui war auf Reisen, was aber auch okay ist. War eh niemand, der jetzt die ganze Zeit durchgespielt hat. Der hatte eh Spielpausen zwischendrin. Banetta war auf Reisen, was aber auch für ihn gut ist, weil er ja auch jemand war, der relativ spät mit dazugekommen ist, zwar viele Spiele in den letzten Wochen gemacht hat, aber davor auch über Monate gar nicht. Von daher sind es, glaube ich, auch Spieler, denen es gut tut. Und ansonsten, wer war weg? Zambrano ist momentan noch weg. Ah, ja, ne? Genau, Zambrano, genau. Ja, Bamba liegt auf Malle am Strand. Oh ja, ganz nice. Von daher wird auf jeden Fall 50% der Innenverteidigung bestens erholt zurückkommen. Und ich glaube, dass das jetzt einfach auch mal, selbst Zambrano, der viel Reisestress jetzt dabei hatte und unterwegs war, aber in den 2 Wochen hatte jeder mal mindestens 2-3 Tage, wo er durchatmen konnte, einfach mal was anderes wieder sehen und aus diesem Rhythmus rauszukommen. Und ich glaube, dass das einfach, also noch nicht mal was mit körperlicher, sondern einfach so auch geistige Frische, dass du einfach wieder jetzt zurückkommst und mal raus aus dem Trainingsbetrieb warst und raus aus diesem Stress, den die Jungs dann auch hatten. Ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden. Ich finde es nach wie vor geil, dass das so ist, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Aber ich glaube, das hat jetzt einfach allen mal gut getan. Und deswegen ist Nürnberg, auch wenn es Nürnberg ist und die Statistik, glaube ich, auch da gegen uns spricht, zumindest gefühlt bei mir. Ich meine, das wäre auch tatsächlich so. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr. Ja, ich erinnere mich da nur an 2008, 2009. Ja. Da habe ich, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen, keine Ahnung, gefühlte 15 Gegentore von Nürnberg gesehen. Ja. Aber das wird anders aussehen dieses Wochenende. Ich rechne fest mit einem Sieg und der muss auch her, weil da drauf die Woche geht's nach Gladbach. Ja, dann guck mal, die ganzen Festspielwochen, sage ich jetzt mal mit potenziell leichten Gegnern, die sind nach dem Nürnberg-Spiel wieder vorbei. Und dann heißt es auch wieder, mühsam wird es dann, ernährt sich das Eichhörnchen, dann wird es auch umso mühsamer, nochmal 3 Punkte zu holen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig jetzt gegen Nürnberg, wo die noch nicht wirklich eingespielt sind, wo es noch keinen neuen Trainer gibt, der vielleicht eine neue Philosophie mitbringt. Ich weiß gar nicht, jetzt haben wir schon Dienstag, es gibt immer noch keinen, ob der überhaupt vor dem Frankfurt-Spiel noch präsentiert wird. Ja, das ist unwahrscheinlich schon fast. Dran, weil ich bin auch fest davon überzeugt, dass Marcel Koller nicht kommen wird. Der wird in Österreich bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Und ansonsten sind da für mich momentan auch die falschen Namen im Umlauf. Also, was ist denn hier mit Matthäus? Was ist denn mit Franco Foda? Ja, Franco Foda, der muss doch nicht jetzt. Ja, wobei, Franco Foda ist für mich so ein. Ja, könnte schon gut passen. Weiß ich nicht. Ja. Aber gut, also das müssen die sehen. Das müssen die sehen, ja. Also, Franco Foda kann natürlich passen, aber vielleicht macht er auch erstmal eine Weile nichts. Der kassiert ja auch noch Geld, glaube ich, von Kaiserslautern. Muss ja auch jetzt nicht direkt wieder arbeiten. Da gibt es vielleicht im Laufe der Saison auch noch andere Kandidaten, wo er relevant werden könnte. Gut, müssen wir sehen. Ich würde Lothar Matthäus gut finden, aber gut. Ja, ein Lothar Matthäus sollte zur Verfügung stehen. Ja, nur weil es lustig ist. Das ist dann auch schon alles, was ich daran gut finde. Ach, ich sage ja immer wieder, ich glaube, Lothar Matthäus hat zwar eine unglaublich schlechte PR und ist auch wirklich nicht der hellste Mensch auf Gottes grüner Erde, aber ich glaube, eine gewisse Fußballintelligenz hat er auf jeden Fall, die er auch dem einen oder anderen Spieler vermitteln könnte, aber da muss die Außendarstellung halt stimmen und da mangelt es halt bei ihm und das macht ihn ja für die Bundesliga halt unbrauchbar. Aber gut, soll nicht unser Problem sein, wir sind im Besitz eines Trainers und hoffentlich dann am Samstag auch im Besitz von 3 Punkten. Das wäre wirklich, wirklich wichtig, die Alex hat schon richtig gesagt, kommen einige wieder, wir haben also mehr Optionen, die zur Verfügung stehen, aber es muss auch echt zwingend ein Sieg her. Es gibt halt gar keine zweite Alternative, da muss gewonnen werden, dann hast du 12 Punkte und dann sieht es in der Tabelle auch wieder ein bisschen relaxter aus, weil du musst auch sagen, danach geht es ja auch wieder mit einer Doppelbelastung weiter. Mhm. Ja, also nicht nur das, also allein das Programm danach in der Bundesliga. Also Gladbach, ich fahre übrigens hin, weiß ich gar nicht, ob das so ein gutes Omen ist, aber echt? Gladbach wird sau, sau, sau schwer. Ja. Stehen ja danach, nicht auch ganz so weit oben in der Tabelle, das darf man auch nicht vergessen. Also, halte ich auch für den kommenden schwersten Gegner. Ich meine, danach haben wir Wolfsburg und Mainz und das ist alles okay. Mhm. Aber Gladbach ist für mich wirklich einer der Top-Mannschaften dieses Jahr. Also die sehe ich auf jeden Fall um die Plätze in die Euroleague mitspielen. Und auf je nachdem, wie dusselig sich Schalke anstellt, traue ich Gladbach auch vor, ein Wörtchen um Platz 4 mitzureden. Also das ist für mich nach Bayern, Dortmund und Leverkusen die Top-Mannschaft. Und deswegen, das wird auf jeden Fall schwer. Ja, sehe ich genauso. Also Gladbach ist jetzt ein Jahr, wo sie jetzt nicht international spielen, aber haben sich auch gut verstärkt und haben auch spielstarkes Material, über die wir in der kommenden Woche dann nochmal ausführlicher sprechen können. Aber natürlich, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, da müssen wir aufpassen und da wird es nicht so leicht, 3 Punkte zu holen. Deswegen alles gegen Nürnberg geben und dann am Samstag zur besten Fußballzeit mit 3 Punkten dann einen in der Klappe trinken. Hm. Ja. Schlüsselspiel, wie der Herr Blocke es so schön immer wieder beschreibt. Ja, es ist ein Schlüsselspiel. Ich meine, im Endeffekt können wir ja froh sein, dass wir momentan, wir sind nicht weit unten in der Tabelle. Ja, es ist noch alles einigermaßen relaxed. Keiner erwartet jetzt, dass wir diese Saison wieder auf Platz 5 oder 6 kommen. Ja, das ist unrealistisch. Das wird die Eintracht auch nicht schaffen. Da gehe ich von aus, dass es nicht klappen wird. Das wird keine Luftikus-Saison, so wie es letzte Saison war, aber wir müssen halt irgendwo unsere Punkte holen, da müssen wir spätestens gegen Nürnberg jetzt mit dem Dreier wieder anfangen. Das wäre, glaube ich, auch der erste Heimdreier wenn ich das so richtig sehe, in der Liga, ja, und das wäre doch jetzt mal bitter nötig. Ja. Ja, die Liga ist halt nach wie vor eigentlich unser wichtigstes Betätigungsfeld und da haben wir bislang am wenigsten eigentlich gerissen. Ja, und das aber, wo es am schlechtesten läuft, weil wenn ihr anguckst, sonst läuft es ja gar nicht so verkehrt. Ja, Europa, 2 Spiele, 2x die volle Punktzahl und 2x ordentlich Tore gemacht. Also wie war denn das Spiel gegen Nikosia? Ich habe nur die Tore gesehen durch den tollen Service von Sky, wo ich mal einen Tag später das alles bei YouTube angucken konnte. Da war ich ja froh, dass der Lagic sogar mal wieder getroffen hat und der Jung mit 1,5 Treffern seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt hat. Ansonsten habe ich gehört, das Spiel muss relativ mäßig gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, naja, wenn man die 3 Tore gesehen hat, dann hat man eigentlich die Highlights vom Spiel gesehen. Ja. Wir hatten vielleicht außer den 3 Toren noch eine 4. Chance, die wir vergeben haben. Das war's dann. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich will das überhaupt nicht mau reden. Die Eintracht hat es unheimlich routiniert runtergespielt. Mhm. Das war kein Offensivfeuerwerk, was wir da abgebrannt haben und Nikosia überrannt haben, sondern das war einfach taktisch so klug, clever, routiniert und abgewichst gespielt. Dafür gehört schon Lob. Als Zuschauer war es ein langweiliges Spiel. Das ist halt immer das Thema. Das sind halt so die Spiele, wo du sagst, das ist jetzt nichts, wo du fußballerisches Können siehst und wo du 90 Minuten angespannt dabei bist und bei jeder Situation mitfieberst. Und das ist halt so. Wir waren der Favorit, wir sind da so reingegangen, wir haben es ordentlich runtergespielt, wir haben 3 Tore gemacht, es gab nie irgendwo in der Situation einen Aufreger, es ist in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, ziemlich faserig geworden danach, dass dann auch so viele gelbe Karten dann nachher im Spiel waren, die dann so ein bisschen eher da in die Zweikämpfe gegangen sind, aber es war halt sauber gespielt, aber dadurch halt auch einfach arg langweilig. Genau, also ich meine, wir hatten halt auch einen Wahnsinns Ballbesitz, der Ball ist gut gerollt, wir haben 0,0 anbrennen lassen. Nach vorne hin haben uns so ein bisschen die Ideen auch gefehlt. Und durch so 2, 3 Schlüsselszenen, die es in dem Spiel gab, wie zum Beispiel der lange Pass auf den Jungen, ich glaube, der Flum war es, was zum 3-0 geführt hat, das war einfach, wir waren einfach in allen Momenten cleverer. Aber es war nach wie vor kein schönes Fußballspiel. Mhm. Aber wie gesagt, trotzdem, so ein Spiel abzuliefern für einen Euroleague-Neuling. Also was wir auf jeden Fall in dem Spiel gezeigt haben, ist, dass wir ganz klar der Favorit sind, uns der Rolle absolut bewusst sind, cool in das Spiel reingegangen sind, super sicher gespielt haben und das Ding einfach 3-0 gewonnen haben. Also es war halt einfach cool und abgewichst. Und das fand ich halt auch mal gut. Also muss man es, denke ich, auch sehen. Ich denke, das ist jetzt eine astreine Bilanz, die wir jetzt in der Euroleague bisher jetzt haben. Besser geht's doch nicht. Ja, natürlich kann es nicht immer ein Feuerwerk sein. Ja, für Feuerwerke sind wir dann zu Hause wieder zuständig und deshalb meine ich jetzt nicht im doppeldeutigen Sinne. Ja, soll der eine oder andere sein Feuerzeug wieder weglegen. Ja, ich meine, für 50.000 kann man auch mal das Feuerzeug auspacken. Ja, naja, also anderes Thema. Aber wie gesagt, das war ordentlich und jetzt geht's nichts. Ich glaube, wann? 1,5 Wochen oder ist es schon nächste Woche? Nächste Woche Donnerstag am 24. Ja, genau, fast 1,5 Wochen. Also ein bisschen mehr als 1 Woche geht es dann jetzt weiter. Und dann schauen wir mal, wie das so läuft, ne? Genau, und ich glaube, wenn ich mir jetzt so im Nachhinein, ich habe mir Ausschnitte aus Tel Aviv gegen Bordeaux nochmal angeguckt. Ja. Wenn ich mir das so anschaue, dann erwartet uns nächste Woche Donnerstag unser nicht vermeintlich, sondern der tatsächlich stärkste Gegner der Gruppe. Also da müssen wir dann auch mal wieder zeigen, was wir können. Und hoffentlich machen wir das mit breiter Brust aus dem Nürnberg-Spiel und natürlich wie immer vor einer Wahnsinnskulisse. Okay, ja, na, das denke ich, ja, ich hoffe zumindest, dass es eine Wahnsinnskulisse gibt, weil ich bin ja momentan so ein bisschen skeptisch, wenn ich mir angucke, dass der ein oder andere Fan, ja gut, ich denke Euroleague, das wird schon noch ganz gut besucht sein, aber wir haben ja letztens schon drüber gesprochen, in der Haupttribüne, da bleibt ja doch selbst in der Euroleague einiges frei. Ist auch so, also auf der Haupttribüne kriegst du auch jetzt noch Tickets gegen Tel Aviv. Ja, da werden wir uns wohl dran gewöhnen müssen. Ja, es ist halt sehr ärgerlich, weil im Endeffekt, natürlich haben wir dann die meisten Fans trotzdem in der Euroleague, wie das beim ersten Spiel gegen Bordeaux war, da haben wir dann die meisten Fans von allen Teilnehmern an diesem Spieltag in der Europa League. Aber trotzdem, es macht keinen schönen Eindruck, wenn du dann siehst, dass da so ein paar vereinzelte Hanseln nur rumlaufen. Vielleicht muss man sich da überlegen, ob man vielleicht da die Tickets auch zu teuer verkauft. Das weiß ich nicht. Weil lieber wäre es mir, wenn man die Dinger da voll bekommt, bevor es so halb leer in der Haupttribüne aussieht. Weil sonst war ja alles. Das wäre so ein Vorschlag für ein ganz anderes Spiel, was jetzt noch ansteht. Genau. Nämlich gegen Sandhausen. Für Sandhausen, auf jeden Fall. Also, ich meine, ja gut, machen wir mal den fliegenden Wechsel. Also Europa League, hoffen wir mal, dass es ganz gut läuft. Du sprichst Sandhausen an, das ist der nächste Gegner in der DFB-Pokal, nachdem wir ja gut weitergekommen sind gegen Bochum mit zwei famosen Minuten, wo wir die beiden Tore gemacht haben und danach ist nie wieder was passiert. So ähnlich könnte es auch gegen Sandhausen laufen. Mir ist es auch nur wichtig, dass wir da weiterkommen. Ist aber ja natürlich kein attraktiver Gegner. Und ich höre halt jetzt schon viele, die sagen, nee, Sandhausen, scheißegal, wir spielen ja jetzt international, ist mir viel wichtiger, da komme ich nicht. Ich habe halt keinen Bock, dass wir dann ein Pokalspiel vor 15.000 Zuschauern haben. Genau, so geht es mir aber auch. Vor allen Dingen, weil das war ja gegen Bochum schon so, ne? Also gegen Bochum waren wir ja, keine Ahnung, mit ein paar 20.000 Zuschauern am Start. Ja. Ich glaube, das ist der Tiefstwert der letzten zwei Jahre gegen, keine Ahnung, selbst gegen, wenn Aue in der zweiten Liga gekommen ist, hatten wir mehr als paar 20.000 Zuschauer. Auf jeden Fall. So, und das war gegen Bochum. Und jetzt kommt halt Sandhausen. Der ist ja nochmal schlimmer wie Bochum. Und deswegen würde ich als Eintracht jetzt auch mal hergehen und die Tickets mal um ein ganzes Eck billiger raushauen. Ich habe gerade mal geschaut, also die Ticketpreise gehen von Kategorie 1 20 Euro bis zu Kategorie 6 44 Euro. Da ist doch noch was drin. Ja, Leute, guckt doch einfach mal jetzt die Karten rauszuhauen, dass das Stadion voll ist, dass wir wenigstens eine geile Stimmung haben. Richtig. Wir müssen im DFB-Pokal weiterkommen. Ja. Da zählt nichts als ein Sieg gegen Sandhausen jetzt rauszufliegen. Das wäre mehr als arm. Und da sollten wir das Stadion einfach voll kriegen. Ja, vor allen Dingen, du kannst es dann nachher auch nicht rechtfertigen mit von wegen, ja, wir spielen ja jetzt international, das interessiert keinen. Wir brauchen die Kohle und da ist halt jede Runde einfach wichtig. Du musst es auch mal ganz pragmatisch sehen. Es gibt keine Möglichkeit, noch billiger, noch günstiger in eine Runde weiterzukommen im DFB-Pokal. Also ich meine, was uns da auf dem Silbertablett serviert wird, das ist einmalig und dieses Geschenk sollten wir auf jeden Fall annehmen, weil du kommst nicht mehr so gut, so weit. Ja? Ja. Und dann sind wir noch eine Runde weiter und dann kommt vielleicht nur mal ein attraktiver Gegner oder müssen wir irgendwo hin, das weiß man auch nicht, weil du siehst ja, der Kreis der unattraktiven Losen ja mittlerweile schon dann fast alle vorbei. Also da wird es dann wieder heftiger. Und da sollten wir froh sein, dass wir jetzt noch so ein Los bekommen haben, schnell in die nächste Runde kommen, nochmal ein bisschen Geld einstreichen und dann geht's weiter. Weil, ganz ehrlich, wenn wir am Ende der Saison irgendwo im Europacup ein bisschen weitergekommen sind, haben noch die Gruppenphase überstanden und sind auf Platz 12 in der Liga und wenn du dann noch wenigstens sagen kannst, na, du warst im Halbfinale im DFB-Pokal, dann hört sich die ganze Sache auch schon mal ganz okay an. Dann hast du gesagt, du warst einigermaßen erfolgreich auf drei Hochzeiten. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Und da muss man dran arbeiten. Du musst überall die beste Chance sehen. Und wir haben jetzt alle Chancen, im DFB-Pokal weiterzukommen. Das müssen wir einfach nutzen. Und wie wir schon gesagt haben, hau die Tickets günstig raus, hol ein paar Jugendmannschaften rein, die mal noch nie bei der Eintracht waren oder so, gib denen kostenlos Tickets oder so, setz die mal dahin. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch irgendwie von Städtefreundschaften, Frankfurt, irgendjemanden, lass die kommen, die Schüler oder so, keine Ahnung, ne, damit sie mal Frankfurt mitbekommen. Damit das Stadion halt voll wird, das ist viel wichtiger, als da ein bisschen Geld einzustreichen, weil das gegen Sandhausen die Hütte normalerweise nicht voll wird, davon kann man ja sowieso ausgehen. Genau, aber ich sag mal, auch gegen Sandhausen, das ist der DFB-Pokal. Ja. Wären wir letztes Jahr in der dritten Runde im DFB-Pokal gewesen, wäre die Hütte voller gewesen. So sieht's aus. Was du natürlich sehen musst, auch die Fans haben irgendwo jetzt die Dreifachbelastung, das ist natürlich auch, also ich will darüber auf keinen Fall klagen, aber es ist natürlich auch anstrengend, jedes Wochenende im Stadion oder auswärts, dann die Euroleague-Spiele, DFB-Pokal, das geht ins Geld. Das ist für mich im Moment auch schon, also jetzt ist die Saison schon teurer wie die letzte Saison, obwohl erst die Hälfte der, noch nicht mal die Hälfte der Spiele durch sind. Ja. Also ich meine, da muss ich sagen, das kann ich, ich habe da ja auch in der die falschen 9.com habe ich auch drüber geschrieben, ich kann es persönlich nicht verstehen oder mich nervt es, wenn jemand sagt, hier von wegen, ja, es sind ja so viele Spiele, das ist mir jetzt nicht mehr attraktiv genug. Aber das Argument, was ich auf jeden Fall verstehe, ist, wenn es ums Finanzielle geht. Weil es kostet, wie du richtig gesagt hast, es geht ans Geld, wenn sich Leute das nicht leisten können. Oder auch das auch zeitlich sich nicht unbedingt leisten können. Auch immer diesen Mittwoch-Samstag-Rhythmus oder Mittwoch-Sonntag oder so, wo du sagst, ich muss Donnerstag wieder früh raus, dann ist es auch manchmal ein bisschen schwierig. Da verzichte ich da mal drauf. Dann kann ich das auch noch nachvollziehen, weil nicht jeder ist ein gaunerischer Student wie ich vielleicht oder so, dass er sagt, okay, am Donnerstag kann ich ja schon mal ein bisschen länger pennen oder so. Ist das nicht ganz so wild, um es mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, dann ist das, macht das Sinn. Oder gerade finanziell, wenn du eine Familie zu füttern hast, dann sieht die Lage sowieso anders aus. Und wenn du mal ein Auswärtsspiel mitmachst, das ist sowieso dann immer gleich viel teurer, dann lässt man vielleicht auch mal Sandhausen sein, das kann ich nachvollziehen. Das sind Gründe, da sage ich ganz klar. Ne? Aber es gibt immer noch, die Eintracht hat ja eine große Fanbase. Da dürfte es dann trotzdem noch ein paar Fans geben, die sich trotzdem mal ein Spiel angucken. Ja, aber du musst da halt ansprechen. Ja? Also es wird viele geben, die halt, wie du schon sagst, von sich aus sagen, von wegen, ja, ungefährdetes Spiel, das muss ich mir nicht angucken, das wird langweilig, Mittwochabend, 20:30, lassen wir den mal ausfallen. Ja, fahre ich lieber nächste Woche dann eine Runde hier mit auswärts mit, die musst du halt dann irgendwie ansprechen. Ja, ja natürlich, aber du musst, natürlich, man muss die Leute auch motivieren, weil im Endeffekt ist es ja so, ein Spiel hat 90 Minuten, oh, jetzt muss ich ja Geld bezahlen, und es hat auch immer seine eigene Magie. Ja, und das Schlechte und das Spiel gegen Sandhausen kann 10-mal geiler sein als ein Spiel gegen, was weiß ich, ja, gegen Gladbach. Gegen Gladbach kann auch theoretisch ein absoluter Stinker sein. Sorry, Alex, wenn du jetzt da hinfährst oder so, ja. Aber kann auch 90 Minuten Langeweile sein, weil der Arango selbst nichts hinbekommt mit seinen Kunstschüssen. Natürlich. Und die Eintracht bekommt auch nichts hin, machen sich defensiv, ist eine Pattsituation. Und dann gegen Sandhausen kann es ein 4-0 werden und dann kommt Kittel rein und schießt in der 83. noch 5-0 oder so. Und jeder freut sich, dass er auch mal wieder getroffen hat. Also es hat alles so seine eigene Faszination. Und weil es ein Pflichtspiel ist, wenn es ein Testspiel ist, würde ich sagen, scheiße, ja, aber Pflichtspiele. Und deswegen, da muss man die Fans nur motivieren, die vielleicht auch nicht so häufig mal ins Stadion gehen, dass die mal hingehen können und haben eine freie Platzwahl, so mehr oder weniger, ja. Um mal ein bisschen überspitzt das Ganze zu formulieren. Ja, hast ja vollkommen recht, aber es wird natürlich schwierig. Und wenn, das ist für die Spieler dann natürlich auch eine Scheißsituation, wenn du dann da auf dem Platz stehst, du bist gewohnt, die Hütte ist voll, es ist eine super Stimmung. Und dann sind dann 15.000 Menschen da, irgendwie, was weiß ich, 1.000 von der Gastmannschaft und von den 14.000, die von uns übrig bleiben, 3.000, die nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, das ist halt auch der Punkt. Ne? Also ich meine, für Sandhausen ist es halt schon ein Kracherspiel. Es ist noch halbwegs in der Nähe. Ich meine, wie lang fahren die hier hin? Eine Stunde maximal. Also da, die können halt auch wirklich mit vielen Fans anreisen. Und wir sollten uns als Fangemeinde nicht die Blöße geben, damit mit 20.000 oder weniger Fans aufzulaufen. Und deswegen würde ich auch ganz klar sagen, Appell an die Eintracht, lasst euch was einfallen. Marvin, ich fand deine Idee gar nicht so schlecht, Jugendmannschaften einzuladen, Tickets zu verschenken, nochmal einen Euro nachzulassen, weil das Geld, was wir dadurch gewinnen können, ist schnell wieder reingeholt. Ja, und du musst auch überlegen, also auf langfristige Basis kannst du auch mal sagen, hier machst du mal einen Eintracht-Erlebentag oder so. Weißt du, irgendwie für Schülermannschaften oder so. Weißt du, wenn man gemeinsam zu einem Spiel geht abends oder so, ist es ja auch immer so ein gemeinschaftliches Erlebnis. Das kann ja auch schon für Spiele oder für Schülergruppen interessant sein. Also da muss man nur ein bisschen kreativ sein. Die Eintracht wird da vielleicht dann auf längere Sicht dann noch mehr Geld rausholen, wenn sie so Leute vielleicht auch anfixen. Weißt du, ich meine, zum ersten Mal im Stadion, irgendwann ist immer jemand das erste Mal im Stadion und vielleicht bleibt er dann dabei hängen, ne? Ja. Und wenn es im Rahmen einer Charity-Aktion ist, ist es bestimmt auch nicht verkehrt. Wie gesagt, da ist die Eintracht gehalten, daran was zu machen. Wir werden mit den Eintrittsgeldern so oder so nicht zusätzliche Millionen verdienen, sondern nur mit der Prämie. Wenn wir halt weiterkommen, dann, ja, genau, investiert doch vernünftig. so sieht's aus. Ja, naja, gut. Das ist das. Euroleague schauen wir dann nächste Woche ja eh nochmal genauer. Ich meine, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder treffen, das ist ja dann 2 Tage vor dem Tel Aviv-Spiel, ne? Korrekt. Ja. Gut aufgepasst. Genau. Mal schauen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Themen. Alex, Doppelpass. Da hörst du sofort auf ihrer Tastatur rumzuhauen, wenn du das Wort sagst. Habe ich. Ich habe an meiner Maus rumgeklickert. Ah. Gott, das klingt jetzt obszön. schnell zum Fußball. Ah, ja, genau. Okay. ja, Doppelpass am Sonntag war der Armin Fee zu Gast. Hatte ich mich wahnsinnig drüber gefreut und wer hält auch seine dumme Nase mit ins Bild? Lass mich raten. Thomas Berthold. Genau. Genau, der Frankfurter Experte, der dabei war, der es permanent geschafft hatte, von Mirko Klose zu sprechen. Dann hatten sie noch irgendeine Wasch dabei von, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube irgendeinem Zeitungsverlagshaus war es, auch nichts Frankfurterisches. Der hat dann irgendwann eine These aufgestellt und gesagt, naja, die Frankfurter Spieler haben ja auch alle gelernt, dass sie es bei anderen Vereinen nicht bringen, also nicht wortwörtlich, aber so war der Tenor, das hat ein Alex Meyer gelernt. Wo ich mir schon gedacht habe, so, hey, wann war denn Alex Meyer weg und hat gelernt, dass er es anders nicht geschafft hat? Und dann sagt er noch, ja, und der Kevin Trapp, der saß ja jetzt bei Schalke auch nur auf der Bank. Und dann dachte ich mir, wie denn das? Und dann hat der Fee ihn dann korrigiert. Mhm. Und dann gemeint, Entschuldigung, da habe ich mich wohl vertan. Ich kenne mich in Frankfurt jetzt auch nicht so gut aus. Aber ganz ehrlich, da frage ich mich, ich habe es nicht gesehen. Ich hätte wahrscheinlich wieder einen absoluten Herzkasper bekommen oder einen totalen Kollaps. Da frage ich mich, welche Berechtigung diese Leute haben, auf dieser Couch zu sitzen, beziehungsweise auf diesen scheiß Sesseln zu sitzen. Ja, geplant war das Ganze ja völlig anders. Eigentlich war eingeladen der Bader von FC Nürnberg. Ja, okay. Den hatten sie eingeladen und hatten sich dann halt gedacht, der kommt dahin. Und erzählt dann wahrscheinlich noch exklusiv im Doppelpass, wer denn jetzt der neue Trainer von Nürnberg ist. Ja, der hatte dann aber kurzfristig abgesagt und hat gesagt, Leute, ich habe gerade andere Dinge zu tun. Ja. Ich muss einen Trainer suchen und kann noch keinen präsentieren. Daraufhin haben sie auf der Landkarte schnell geguckt, wer ist denn hier noch in der Nähe? Augsburg, da macht der Fee doch gerade Urlaub, rufen wir den doch an. Mhm. So, dann hatten sie natürlich, also sie gucken ja normalerweise immer, dass sie irgendeinen Journalisten eingeladenen Verein irgendwie dabei haben. Also ich meine, der Durstewitz war ja schon öfter da. Ist ja dann immer irgendjemand aus der Frankfurter Gesellschaft, nenne ich es mal, dabei. Warum haben sie den Krieger nicht mitgenommen? Das hätte ich lustig gefunden. Na, ich glaube, der ist jetzt auch nicht so prostituiert, dass er sich für alles hergibt. Aber ganz ehrlich. Naja, auf jeden Fall hatten sie dann dafür auch wahrscheinlich kurzfristig keinen mehr bekommen und haben dann den Berthold mitgenommen. Ja, Berthold geht halt immer. Den kannst du von Samstag auf Sonntag irgendwie nachts um 3 anrufen und sagen, hier willst du Sonntagmorgen 6.30 Uhr deine Nase in die Kamera halten und dann ist der da. Ja, der Berthold hat auch noch nichts zu tun. Der ist ja auch arbeitslos, beziehungsweise der ist ja mittlerweile, was weiß ich, Sportjournalist, weil er bietet sich ja immer wieder bei verschiedenen ehemaligen Vereinen, die er mal gehabt hat, irgendwie jobmäßig an. Da will aber auch keiner wirklich zugreifen. Er ist ja auch VfB-Experte und Eintracht-Experte sowieso. Und dann im Zweifel würde er auch noch irgendwas anderes expertieren, ja. Aber was mich halt einfach ärgert, ist die Tatsache, egal ob ich jetzt Journalist bin, von dem Verein oder nicht. Es gibt gewisse Dinge, die kann ich einfach als Bundesliga-Journalist wissen und das gehört dazu, dass ein Kevin Trapp nie bei Schalke auf der Bank saß. Das ist für mich ein ganz grauseliger Fehler. Also da muss ich sagen, muss ich schon jegliche journalistische Qualität eigentlich schon einigermaßen absprechen. Also so ein Fauxpas, den wird sich sonst kaum einer erlauben. Also, aber da musst du auch mal als Sport1 vielleicht mal ein bisschen nachdenken, wen du da als Hansel überhaupt einlädst. Wenn er keine Ahnung hat, dann soll er das auch sein lassen. Gibt genügend, ja. Ja, das Dusselige dabei ist halt, also dadurch, dass der Fee halt auch nur so eine Notnummer war, ja. War halt auch der Einspieler über die Eintracht mega langweilig. Sie hatten überhaupt keine Themen über die Eintracht, wo sie eigentlich drüber reden wollten. Das heißt, es war eine verschenkte Sendung. Mhm. Jetzt waren Bruchhagen und Fee schon da. Damit haben wir unsere 2 Doppelpass-Einsätze für diese Saison eigentlich schon, die sind weg. Wir haben nur noch Bruno. Ja, aber kein Verein wird mehr als 2-mal pro Saison eingeladen, außer den Bayern. Das kommt, ja, die Alex hat auch vollkommen recht, das ist echt so fast ein ungeschriebenes Gesetz. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist, wenn wir halt jetzt nochmal irgendwie Halbfinale Europa League oder so, dann gibt es nochmal einen speziellen Einspieler vielleicht. Ja, aber ansonsten. Ja, damit dann auch keiner eingeladen werden, sondern dann gibt es irgendwie, das kann ich mir schon vorstellen. Anstatt 90 Sekunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch einmal eine Einladung bekommen und zwar einzig und allein aus dem Grund, dass wir nochmal auswärts bei den Bayern ran müssen. Das könnte uns nochmal eine Einladung bescheren. weil sie nehmen ja oft den Verein, der entweder gerade auswärts in Nürnberg spielt oder auswärts in Bayern, damit derjenige halt eine einfache Anreise hat. Also das ist ja schon ein sehr billiges Konzept, was sie da machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Billigheimer Konzept wird vom Doppelpass wieder komplett durchgeführt. Wir machen das nicht. Wir scheuen hier keine Kosten und Mühen und haben uns extra deswegen schwierig und lange aufwendige Arbeit hier bei Skype zusammengefunden. Müssen wir mal schauen. Genau, deswegen nehmen wir erst gar keine Gäste, bevor wir schlechte haben. Ja, genau. Wir würden aber auch gute Gäste gerne 5 oder 6 Mal hintereinander einladen. So ja, ist das genau. Nicht. Ja, aber nochmal zu den Themen im Doppelpass. Ja. Es gab dann tatsächlich am Ende des Tages doch 2 Themen, die Eintracht betreffen, die da diskutiert wurden. Darf ich wieder raten? Äußerst kompetenten Runde, ja, bitte. Thema 1 ist, Rode wird seinen Vertrag erfüllen. Ja. Thema 2 ist, die modische Begleitung von Herrn Fee. Nein, die Aussage von Herrn Fee, dass er verhandlungsbereit wäre, was auch immer das bedeutet. Die hat er ja da erst getroffen. Ja. Also Thema 1 war Sebastian Rode. Wechselt er nun zu Bayern oder doch zu Bayer Leverkusen? Ist mir unterm Strich sowas von vollkommen egal. Er hat gesagt, er will nicht hierbleiben, das hat er aber auch schon vor Monaten gesagt. Ja, sämtliche Sensationen Hutzieherei ist halt auch vollkommen widersinnig. Der Doppelpass war dann aber auch so gut informiert, dass er einen Einspieler gebracht hat von einer Aussage, die der Bruchhagen vor, keine Ahnung, 2 Monaten im Doppelpass getroffen hat, wo er gesagt hat, naja, wir geben die Hoffnung nochmal nicht auf, wir werden auf jeden Fall nochmal mit dem Spieler reden. Ja, was soll er noch anderes sagen? Genau, den hatten sie dann als Einspieler gebracht, hatten so einen Fee vorgespielt und dann gesagt, naja Fee, bleibt der Rode jetzt doch? Dann sagt der Fee, Leute, was wollt ihr überhaupt von mir? Sebastian Rode hat vor 2 Wochen höchstpersönlich gesagt, und das hat er selbst gesagt, dass er auf keinen Fall bleiben wird. Also ist das Thema durch. Und dann wurde er gefragt, ja, was raten Sie ihm denn jetzt, zu Bayern zu gehen oder doch eher zu Bayer Leverkusen? Der Fee dann auch wieder gesagt, ich rate ihm, bei der Eintracht zu bleiben und sonst gar nichts. Was soll er noch anderes sagen an der Stelle? Also was erwarten die sich da? Ja, ich weiß nicht. Also für mich kommt es so vor, als könnten wir sonst nichts über die Eintracht momentan finden. Die HR Online war ja in den letzten Tagen auch schon ganz kräftig dabei, sich Geschichten einfach aus den Fingern herauszusaugen, weil sie sonst keine Themen über die Eintracht hatten. So ist es genau jetzt auch. Ein Rode-Thema, was eigentlich schon seit einem Jahr perfekt ist. Die Sache ist klar, dass er den Verein verlässt. Da gibt es überhaupt keine Neuigkeiten. Da gibt es de facto keine Neuigkeiten. Und ich pöbel auch jeden über Twitter an, der immer meint, das wäre eine Neuigkeit. Das ist ja die Sky Sports macht das ja auch ganz gern. Und da gibt es ja noch andere Konsorten und während die Großmacht Schweden mittlerweile 2-0 gegen Deutschland führt, muss ich sagen, dass ein Rode ohne Ibrahimovic, wohlgemerkt. Ohne Ibrahimovic, wie er auch mittlerweile ein bisschen auf den Keks geht. Es ist nicht vielleicht er, aber ich glaube, das ist auch sein Berater, der da sich ja selbst wieder immer ins Gespräch bringt. Nee, alles sehr, sehr unnötig. Es ist eigentlich jedes Mal wieder dieser plumpe Versuch, daraus irgendeine Sondermeldung zu machen. Es ist seit einem Jahr vollkommen klar, wohin es gehen wird. Es gab nie irgendeine gegenteilige Aussage und nie irgendwas, was zu Spekulationen angeleitet hätte. Natürlich sagt der Verein, wir werden versuchen, mit dem Spieler zu reden, aber das war es dann auch. Ja, und sag Reis. Zwei absolute Nichtmeldungen. Das Einzige, was ich halt glaube, in der Causa Rode, der Bruchhagen hat vor 2 oder 3 Monaten in irgendeinem Interview mal in einem Beisatz fallen lassen, dass wohl Bayern schon Bereitschaft gegenüber der Eintracht signalisiert hätte, aus der angeblich geschlossenen Vereinbarung mit Rode einen Rückzieher zu machen. Das stammt wohl noch aus der Ära Heinkes, dass er den Rode unbedingt haben wollte. Guardiola scheint es wohl anders zu sehen. Wie gesagt, alles jetzt nur spekulativ. Deswegen ist der Berater momentan einfach versucht, den Rode in die Presse zu bringen, damit er irgendwo anders unterkommt und andere Vereine sehen, es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, schickt uns bitte ruhig weiter Angebote. Ja, aber das ist ganz ja dann, er soll gehen, wohin der Pfeffer wächst. Ja, er hat halt eine richtig gute erste Hälfte der Saison letztes Jahr gespielt und seitdem ist er an die Leistungen von da nicht mehr rangekommen. Ja, Alex, du bist aber auch zu kritisch. Du bist aber auch Doch, der spielt jetzt zum Beispiel eine richtig gute Hinrunde. Ich finde, er spielt wirklich eine ordentliche Hinrunde. Aber nicht angemessen dem Hype und der Erwartungshaltung. Was will denn der? Der spielt bei Eintracht Frankfurt eine ordentliche Hinrunde, hat das erste Mal eine Dreifachbelastung und will jetzt nur noch mit Vereinen wie Bayern München und Bayer Leverkusen in Kontakt gebracht werden. Auf welchem Höhenflug ist denn der Kerl? Ja, aber wie gesagt, das hängt halt auch ein bisschen mit dem Berater zusammen. Den einzigen Vorwurf, den ich ihm eigentlich mache, ist noch nicht mal, dass es alles so direkt ist, sondern die Tatsache, dass er sich halt einen falschen Berater ausgesucht hat. Genau. Der unnötig. Ich glaube, vielleicht sind das auch 4-5% der Leistung, die dann dadurch ein bisschen abfallen, dass er dann vielleicht nicht ganz so mit dem Kopf dabei ist. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde, du siehst auch einen ganz klaren Unterschied von seinem Auftreten in Euroleague-Spielen zu Bundesliga-Spielen. Mhm. Also man mag jetzt wieder sagen, ich bin der absolute Rode-Nörgler, sagt hier der Bone FFM die ganze Zeit schon. Zurecht. Aber im Moment ist es leider auch so. Ja, natürlich. Ich finde, du siehst an der Körpersprache von ihm ein anderes Auftreten, wenn du dir das Spiel, wie er gespielt hat, in Bordeaux anschaust, mit was für einem Elan und mit was für einer Motivation er da reingegangen ist. Hm. Die ist in der Bundesliga nicht so massiv. Ja, aber andererseits... Da kann er ruhig noch ein Stück mehr Verantwortung auch in Spielen übernehmen, wo es ein bisschen auf der Kippe steht und sich auch nochmal ein bisschen präsenter zeigen. Also ich meine, ein Marco Russ, gelernter Innenverteidiger, wird auf die 6 gestellt und schießt 3 Tore. Wo sind denn dem Rode seine Tore? Wenn er doch so ein Weltklasse-Spieler sein will, der mit Champions-League-Vereinen verhandeln will, dann muss da auch was kommen. Ein Sebastian Jung kriegt die Kapitänsbinde übergeben, schießt auf europäischer Ebene auf einmal Tore. Und das ist ja nicht das erste Tor, was er geschossen hat. Wo sind denn seine Tore? Und nur weil er im Spiel sich einfach die Lunge aus dem Kopf läuft und den ein oder anderen Zweikampf gewinnt, da muss er echt mal mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Andererseits ist es auch so, dass er sich für meine Begriffe eigentlich wesentlich besser schlägt, als ich es zunächst erwartet habe ohne Schwegler. Weil ich habe eigentlich schon gedacht, dass Schwegler derjenige ist, der Rode auch so ein bisschen stützt. Und ich muss sagen, dass Rode seine Position halt eigentlich auch ganz gut macht ohne Schwegler. Also man muss, ich weiß nicht, ich sehe das wesentlich unkritischer als du, ja. Er ist natürlich definitiv nicht der Spieler, der jetzt hier großartig die Bäume ausreißt. Nee. Aber ich sehe ihn halt auch wesentlich unkritischer als du. Wenn wir darüber reden würden, Sebastian Rode bei der Eintracht verlängern, ja oder nein? Ganz klares Ja. Das ist ein richtig guter Spieler, der zu uns passt, der in unser Spielsystem passt. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Der Punkt, wo es bei mir einfach aufhört, ist halt, dass er im Moment auf den Sockel gehoben wird, wo er nicht hinpasst. Ja, aber von seinem Berater. Und das muss man auch, ich meine, wie gesagt, der wird von seinem Berater dahin. Der ist ja auch dafür zuständig normalerweise. Aber ich würde mir halt wünschen, dass ein Berater das ein bisschen intern macht und nicht extern. Ein guter Berater macht das hinter verschlossenen Türen. Der spricht mit Vereinen. Der ist ja ablösefrei in der nächsten Saison, deswegen ist ja die Möglichkeit, da Verhandlungen zu führen, aber das macht man intern und das macht man nicht die ganze Zeit extern, genau, wo man vielleicht dem Verein auf den Sack geht noch damit. Da geht es doch auch nur darum, Geld zu schöpfen. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass er dem Verein auf den Sack geht, er schadet halt auch dem Spieler. Und da sind Sebastian Rode, das nicht rafft. Ich meine, der ist doch hier mit der Tochter vom Dingens zusammen, ne? Hier, ich kenne keinen Kopf. Ach Mensch, ich komme gleich drauf. Ich kenne keinen Gossip, tut mir leid. Ach, ehemaliger Vorstand von der Eintracht. Ich habe ziemlich viele. Ja, sag mal einen Namen. Bender. Bender? Nee. Ja, doch. Kann sein. Genau. Mit dem seiner Tochter ist der Glaube zusammen. Da muss doch mal ein vernünftiges Gespräch möglich sein. Tja. Rede mit dem Rode, dass er bei der Eintracht bleibt, aber rede mit dem Rode, dass der Junge mit seinen Beinen mal auf dem Boden bleibt. Mhm. Der kann jetzt nächstes Jahr ein bisschen Handgeld kassieren, ja. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man 2 kaputte Knie hat, ja. Aber dann such dir doch bitte einen Verein, wo du besser hinpasst und wo du auch nur annähernd eine Chance hast, dich durchzusetzen. Leverkusen klingt doch gut. Also wenn wir jetzt das Thema jetzt schon in epische Länge führen, dann würde ich wenigstens sagen, dass Leverkusen eine vernünftige Option ist. Wenn Bender weggeht, Bender, der wahrscheinlich oder gut möglich zu Arsenal wechselt, dann ist das eine Planstelle, die für Rode durchaus zu besetzen wäre. Also ich finde, wir sind ja uns alle einig, dass er in Bayern München wahrscheinlich maximal auf der Tribüne hockt, aber bei Leverkusen sehe ich da schon die ein oder andere Chance. Aber wie gesagt, der ist nächste Saison ablösefrei. Im Endeffekt kann es uns sowieso egal sein, weil Geld streichen wir dafür eh nicht ein. Nee. Ja? Ja. Wesentlich wichtiger in der Relevanz finde ich die Thematik, die jetzt auch wieder aufgeworfen wurde, auch hat uns ja eben eine Meldung erreicht vom Dave Mitchell, dem fleißigen Zuhörer, per Twitter, dass ja der Fehler gesagt hat, er würde ja ganz gern einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben. Das ist ja jetzt das erste Mal. Naja, also was? So hat er es auch nicht gesagt. Er hat gesagt, er könnte mal drüber nachdenken. Ah ja, okay. Weil er auch wieder darauf angesprochen wurde, sie machen ja nur Einjahresverträge, machen sie vielleicht dieses Mal einen Zweijahresvertrag. Und dann kam halt wieder dieses typische Fehlblabla. Naja, man muss halt eine Perspektive aufzeigen und wenn die Rahmenparameter stimmen und ne. Er hat es nicht ausgeschlossen, aber er hat auch nicht gesagt, ich will bei der Eintracht einen Zweijahresvertrag. Anders sogar noch, er hat noch nicht mal gesagt, er will bei der Eintracht bleiben. Ich wollte gerade sagen, die Aussage war ja nur, er könnte eventuell, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, drüber nachdenken, einen längeren Vertrag zu machen. Ah. Es ist ja nie über den Verein gesprochen worden. Ja, siehst du mal, aber siehst du mal, wie das dann in der Presse rüberkommt. Ich habe die Sendung nicht gesehen und habe dann aber auch, glaube ich, bei HR war es oder auch noch ein paar anderen gelesen, ja, hier Zweijahresvertrag wäre möglich oder so. Das war die kurze Frage. Ja, der Zweijahresvertrag wäre ja auch möglich. Allerdings halt nicht nur exklusiv bei uns, sondern auch bei jedem anderen Verein. Naja, gut, okay. So, lass mal halt. Was man dazu auch mal sagen muss, also es wird immer so hingestellt, als wäre das ein Fee seine ureigenste Entscheidung, dass er auf jeden Fall nur Einjahresverträge macht und er der Gutmensch überhaupt ist, weil er ja dem Verein dann im Falle einer Trennung so viel Geld spart, weil er dann keine riesen Abfinde bekommt, bla bla bla. Aber es ist ja auch so, also ich meine, auch ein Friedhelm Funkel hatte nur Einjahresverträge bei uns und war am Ende des Tages 5 Jahre da. Auch die Eintracht oder auch der Bruchhagen tendiert gerne dazu, nur Einjahresverträge zu machen. Und ich finde auch, wenn wir jetzt über die Vertragsverlängerung von Armin Fee sprechen, ich finde, man sollte einfach von beiden Seiten dabei bleiben. Ja. Der Fee bekommt sehr, sehr viele Zugeständnisse hier in Frankfurt. Der leistet eine sehr, sehr gute Arbeit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn nach der Winterpause die Meldung kommt, wir verlängern den Vertrag. Aber wir sollten von dieser Masche einfach auch nicht abrücken. Wir sind damit die letzten Jahre sehr, sehr gut gefahren. Dadurch sind wir den Skibbe auch halbwegs kostenneutral losgeworden. Ich will den Fee nicht in 1,5 Jahren loswerden, aber es könnte passieren und dann kommt es uns zugute. Und ich sehe einfach keine Notwendigkeit, warum wir jetzt davon abrücken sollten. Hm. Und warte mal, mir fällt gerade, während ich sage, fällt mir noch was ein. Hatte der Funkel nicht einen Zweijahresvertrag bekommen, aus dem er dann entlassen wurde? Ja. Hatte der nicht immer Einjahresverträge und bei dem ersten Zweijahresvertrag wurde er rausgeschmissen? Ja. Ich meine, es wäre so gewesen. Ja, ich finde auch Einjahresverträge machen halt einfach maximal Sinn. Ja. Du hast immer neue Bedingungen nach so einem Jahr. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du wie andere Vereine einfach über Jahrzehnte auf demselben Level spielst. Und da musst du halt auch einfach drauf reagieren. Und dann gibt es halt auch einfach eventuell finanzielle Situationen, wo halt angepasst werden muss. Ja. Und es ist auch mit so einem Einjahresvertrag einfach wunderbar, dass es auch so ein wegen, hey, Leistung geht nach oben, Geld geht nach oben, Leistung geht nach unten, Geld geht nach unten. Fertig. Ja. So. Also ich finde auch, wir sollten dabei bleiben. Und ich finde es toll, wenn Armin Fee verlängert. Ich finde, er ist ein guter Trainer. Er macht das ordentlich. Er hat die Mannschaft im Griff. Ja, der haut auch mal so einem Journalisten eine vor den Latz, wenn es sein muss. Ist doch gut. Er sieht vor allen Dingen unheimlich gut in engen Hemden aus, um mal wieder auf die Diskussion zu kommen. Die männlichen Mitglieder beim Eintracht-Podcast nicht auch tun würden, aber okay. Also ich bin absolut dafür. Einjahresvertrag, aber auf jeden Fall verlängern und das Ratzdi-Fatzdi, weil der hat auch diese Saison wieder eine einwandfreie Arbeit gemacht. Der soll auf jeden Fall noch ein Jahr bleiben. Und aber wie gesagt, wir sind bis jetzt mit Einjahresverträgen gut gefahren und ich sehe von Eintracht-Seite da überhaupt keinen Grund, jetzt dran zu rütteln. Ja. Naja, noch haben wir erst 8 Spiele gemacht. Ob die Saison im Endeffekt dann so gut läuft, das müssen wir dann erst nochmal abwarten. Ja, vielleicht sagt man auch zu Beginn der Rückrunde, nee, so vielleicht ist es doch gar nichts. Also das müssen wir jetzt noch abwarten. Dazu haben wir jetzt noch zu wenig Punkte, ja, finde ich. Da wird jetzt auch nichts passieren. Das wird wieder so Richtung nach dem Trainingslager in der Winterpause. Danach werden dann die ersten Gespräche anfangen. Aber ich finde es noch gar nicht so früh. Also ich finde, der macht wirklich im Moment eine richtig gute Arbeit. Ja, zusammen mit dem Hübner eine erstklassige Personalpolitik hingestellt. Für die Mittel, die wir hatten, hat er die Verbreiterung des Kaders diesmal wirklich geschafft. Ja. Und selbst wenn wir jetzt in der Bundesliga die Saison abschließen sollten, ich sag mal, gerade so die 40 Punkte schaffend, keine Ahnung, auf Platz 14, dann ist es mit Sicherheit keine erfreuliche Saison, aber das wäre für mich keine Begründung, an Fee nicht mehr festzuhalten. Es sei denn, es passieren tatsächlich irgendwelche Dinge, wo du sagst, also da hat er in der Arbeit eklatant nachgelassen. Aber alles, was bis jetzt gelaufen ist, ist halt wirklich gut. Ja. Und da, selbst wenn die Saison jetzt nicht einwandfrei verläuft, er hat auf jeden Fall bis hierhin alles richtig gemacht. Ah ja, solange die ganze Arbeit ja auch relativ ruhig vonstatten geht und es auch keine größeren Kontroversen gibt, das ist auch überhaupt kein Problem, wenn du dann mit 40 Punkten die Saison beendest, weil man ja um die Neuerung der Dreifachbelastung eigentlich weiß. Da drückt man auch ein Auge zu. Ich meine, wir müssen auch sehen, wo wir herkommen. Ja, wir kommen ja nicht von einer, wir sind ja nicht grundsätzlich eine Mannschaft, die immer um die ersten sechs mitspielt. Wenn das da dieses Jahr nicht der Fall ist, da wird sicherlich auch keiner sauer sein, wenn es in anderen Bereichen gut läuft. Das passt schon. Grundsätzlich muss ich euch aber auch absolut zustimmen. Für mich gibt es keinen Grund, an diesem Einjahresvertragskonzept irgendwie abzurücken. Das hat sich bislang bewährt. Das macht für beide Seiten Sinn. Das macht vielleicht auch für Fesen, wenn er sagt, okay, da geht jetzt noch mal was. Bei einem anderen Verein, okay, das muss man dann auch schauen. Wir müssen nur sehen, dass wir trotz der Tatsache, dass wir Fee immer nur Einjahresverträge geben, dass wir sehen, dass wir vielleicht, er ist ja auch nicht mehr, wie alt ist er jetzt mittlerweile? Keine Ahnung, 57? 57, man weiß ja auch nicht mehr, ob er das jetzt noch so 10 Jahre machen will. Ich wäre halt dafür, dass man mal langsam guckt, dass man vielleicht nochmal einen Co-Trainer ihm zur Seite, gut, das hat man ja jetzt schon mit Corrucciano gemacht, aber dass man vielleicht jemanden auch schon mal so ein bisschen aufbaut, das wäre mir lieb, aber das kann man vielleicht auch nächstes Jahr noch machen, dass man halt jemanden, vielleicht auch Schur dann irgendwann mal als Co-Trainer hochzieht, dass dann jemand an der Seite ist, der das dann vielleicht über ihn übernimmt, weil man muss auch immer frisch und man muss auch immer jung bleiben, weil im Fußball ist es so, dass sich Konzepte verändern, momentan trifft Armin Fee, glaube ich, zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder den Nerv der Zeit mit seinem Team, er hat sich ein super Team zusammengestellt, das funktioniert bei der Eintracht, auch wenn es jetzt die Punktausbeute aktuell nicht optimal ist, aber es läuft insgesamt ganz gut, aber man muss auch immer dabei bleiben, ja, ein Klopp ist auch ein Trainer, da funktioniert es, aber du brauchst auch immer wieder was Neues. Das Klopp-System funktioniert nicht genauso, wenn du es in einem Jahr machst, funktioniert nicht 5 Jahre, es muss immer wieder eine Veränderung herrschen. Und dafür muss auch Fee offen sein und ich hoffe, dass er das in den nächsten Jahren auch ist. Aber wie gesagt, gegenwärtig kann der Vertrag gern verlängert werden. Um 1 Jahr, 2 Jahre finde ich sinnvoll, finde ich nicht sinnvoll, weil man hat ja gesehen, der erste 2-Jahres-Vertrag, der dann unterschrieben wurde mit dem Herrn Funkel, der musste dann ja wieder vorzeitig gelöst werden. Also böses Omen, 2 Jahre, bleiben wir doch lieber bei einem. Ja, der Herr Fee ist übrigens 52. Noch 52. Oh, hoffentlich hat er meine 57 jetzt nicht gehört. Das Lustige ist, wenn man bei Google nach Armin Fee nach Bildern sucht, kommt als drittes Bild ein Foto von einem gewissen Herrn Kayo, wie er mit einem Sixpack Becks vor einer Tankstelle steht. Parallelen, die hier auftauchen. Es gab noch ein anderes mediales Spitzenevent diese Woche und zwar Heimspiel im Hessischen Rundfunk und wer war da, wie nicht anders zu erwarten, auch wieder als Experte da, Frau Alex? Mein Freund Thomas Berthold. Schön. Ein Highlight, in an 2 Tagen aufeinanderfolgend im Fernsehen sehen zu dürfen, das ist einfach ein Traum. Ja, aber unter anderem war auch Kevin Trapp da, auch der mit neuer Freundin, was die pressehungrige Meute sehr erfreut hat. Ja, sag Reis. Genau. So in der Art hat er es auch gesagt. Also er wurde dann auch darauf angesprochen, Mensch, du jetzt hier und die Frau. Oh Gott, ich das schon her, da schwillt mir schon der Kamm, ey. Weißt du, journalistische Berichterstattung aller HR, da kannst du auch 2 Pinguine nebeneinander setzen und einer setzt sich eine Kappe auf und beide lachen sich gegenseitig aus und dann ist es ungefähr das Niveau, was HR eigentlich immer erreicht, ja. Und über Fußball muss man dann auch nicht wirklich sprechen, weil da haben die hat zumindest die Leute, die dann moderieren, haben auch relativ wenig Ahnung davon, aber gut, wem es gefällt, ne? Ja, Trapp hat dann auch direkt gesagt, sagt er, ja, also wir haben es jetzt bestätigt, es ist so, alles andere bleibt jetzt wieder privat. Es interessiert auch keinen. Also ich muss immer wieder sagen, es mich interessiert auch nicht wirklich, welcher Fußballer welche Freundin hat. Wichtig ist, was auf dem Platz ist oder was für den Verein gemacht wird. Mir ist auch scheißegal, welche Sexualität er hat. Das ist mir alles Latte. Ich will nur, dass er für den Verein, den ich geil finde, gut spielt. Ja, und dass er da alles gibt. Das ist alles. Und da kann sich auch mal HR Online, wir müssen sich, oder der HR, ich sage immer HR Online, weil ich so von diesen Online-Medien beeindruckt bin, ja, positiv wie negativ, aber da kann sich der HR auch mal auf die sportlichen Themen konzentrieren. Wir haben ja eigentlich auch genug Vereine und es gibt ja auch immer wieder was zu berichten normalerweise. Ja. Aber gut, um aber jetzt mal bei dem Thema Freundin zu bleiben. Ich habe die schon vor 4 oder 6 Wochen habe ich die beiden schon in Frankfurt rumlaufen sehen. Also das geht eh schon länger, die ganze Geschichte. Und dann hast du das nicht sofort an die Bild-Zeitung verkauft? Nein. Oh Mann, Marvin, ey, du hättest reich werden können. So wird das mit deiner finanziellen Karriere nie was. Was aber ganz cool war, Axel Kruse hatte dann irgendwann, der war nämlich auch Axel Kruse, wunderbar. fehlt nur noch hier Axel Schulz, der dann auch seinen guten Tag. Das muss ich mal Okay. Ja, okay. Der hat sich dann direkt rübergebeugt und hat gemeint, hier, aber Kevin, ich wollte mal gratulieren, also da hast du dir aber eine gute Frau angelacht. Und schüttelt ihm dann so die Hand, trappt dann nur gemeint, sagt er, ja, ich hoffe, Esther kriegt auch Glückwünsche. Und das fand ich aber mal ganz cool gekontert. Ja, das ist ja schon ganz lässig. Ja. War aber auch Gott sei Dank der Thema Freundin durch. Jetzt muss ich ja noch, Axel Kruse, ich habe da so ein Bild vor Augen, ob das der ist, den ich meine. Naja. Aber ich meine, muss ja schon sagen, der Kevin Trapp, der ist ja schon medienwirksam bei Womanizer, also wenn ich immer so sehe, ich habe folgt der Eintracht ja auch bei Instagram und dann fällt mir dann auf, wenn mal ein Bild von Kevin Trapp irgendwie von der Eintracht hochgeladen wird, da gibt es dann bei Kevin Trapp immer ganz viele, besonders viele Likes, ja, und dann guckst du mal, wer das alles so geliked hat, dann ist ja die ganze Mädchenschwarm, also ich glaube, er hat die ehemals Justin Bieber geil fanden oder so, die finden jetzt Kevin Trapp toll, wenn sie mal beim Fußball waren, also er ist schon eher dafür da, bei der Eintracht auch die rosa Schal zu verkaufen. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber wer will es absprechen, ist ja auch ein schöner Mann. Ich halte mich da jetzt bewusst zurück. Ich sag da jetzt auch nicht wirklich was zu. Ja, naja, kann man mal sagen. So, schöner Mann, jetzt kommt gerade hier der Götze rein, ja, ist jetzt eingewechselt worden. Es passt. Ja. Ein Traum. Er soll jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen hier bei der deutschen Nationalmannschaft, die jetzt nur noch 2-1 zurückliegt gegen die Weltmacht Schweden. Naja, haben wir sonst noch welche fußballerischen Themen? Nee, aber ich würde gerne mal zum Freundinnen-Thema, das hat mich jetzt nicht losgelassen. Ich ziehe meine Aussage von eben zurück. Ist nicht mit der Tochter vom Bender zusammen, er ist mit der Tochter vom Bröckel zusammen. Ah, nur um das nochmal klargestellt zu haben. Alles klar. Dein Einwand wurde berücksichtigt. Jetzt können wir das Thema Freundin ad acta legen. Alles gut, haben wir noch irgendwelche Themen, die wieder mehr mit Fußball und dem Geschehen auf dem Platz zu tun haben? Hey, ich habe mich genug aufgeregt. Ich hab Puls gehabt. Ich bin aber gespannt. Bordeaux wird lustig. Das dauert ja noch ein paar Wochen. Aber jetzt schon über 10.000 Bestellungen für, glaube ich, 8.000 verfügbare Karten. Ja, vor allen Dingen, wenn du mal guckst, wie viele Leute sich auch schon so um Karten bemüht haben. Jeder, der jeden kennt, der in Frankreich wohnt, hat sich schon anderweitig um Tickets gekümmert. Also das wird das grandioseste Auswärtsspiel, was es seit langem die Welt gesehen hat. Und das vor allen Dingen, wenn es gut läuft, geht es da auch nur noch um die goldene Ananas. So sieht's aus. Das kann schon sein, dass wir, wenn wir jetzt gerade auch beim nächsten Spiel nächste Woche schon wieder in Dreier einfahren, wie die Alex gesagt hat, gegen den wahrscheinlich wirklich schwersten Gegner. Das müssen wir dann noch sehen, da werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber wenn dann die Sache schon eigentlich eingetütet ist und wir einfach nur noch so ein Spaß-Spiel haben, wo dann die ganzen Fans einfach mal wieder schön auswärts fahren können, die Sache wird grandios. Also das Spiel in Bordeaux wird so oder so, steht auf jeden Fall unter einem guten Stern. Ich freue mich drauf und mit ganz, ganz vielen Frankfurter Fans. Ja. Da wird auf jeden Fall ordentlich Betrieb im Stadion und drumherum sein. Also da werden auch, glaube ich, mehr als die sich jetzt einfach um Karten beworben haben, da trotzdem hinfahren. Also da wird ordentlich Stimmung sein. So sieht's aus. Gut, dann machen wir den Sack Reis für diese Woche zu. Nach einer etwas längeren Pause war das, glaube ich, jetzt wieder ein recht gelungener Einstieg. Wir freuen uns diesmal auf ein Spiel am Samstag zur besten Fußballsendezeit, nicht irgendwie Sonntag 17:30 oder sonstige Zeiten, sondern Samstag 15:30, da wo es hingehört. Mit einem Schlüsselspiel gegen Nürnberg und nächste Woche dann Europa League, aber da gucken wir dann detailliert am kommenden Dienstag nochmal drauf. Wir bedanken uns fürs Zuhören und ja, schönes Wochenende und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.